WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht gibt's ein Thema, haben wir ein festes Thema und das Thema heißt Schock. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon mal in ihrem Leben einen heftigen Schock erlebt haben. Standet ihr schon einmal unter Schock? Zum Beispiel beim Unfall, einer Todesnachricht, bei einem Verbrechen oder hat euch irgendein Mensch durch eine bestimmte Tat oder ein Verhalten so geschockt, dass ihr sagt, das habe ich noch nie erlebt und das wirkt sehr lange nach. Also wenn ihr gerne mit mir über das Thema Schock sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Michael und Michael ist 46. Guten Morgen, Michael. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Michael. Thema Schock. Ja, genau. Ja, ich hatte einen sehr, sehr heftigen Autounfall. Und im Zuge des Autounfalls ist mein Fuß fast komplett abgetrennt worden. Was war das genau für ein Unfall? Beschreib ihn mal. Ja, das war an einem Montagmorgen, das war am 24. November 1997. Da bin ich morgens zur Arbeit gefahren über die Autobahn und dann bin ich in einem Unfall verwickelt worden, sodass mein Auto dann verunfallt auf der Überholspur stehen blieb. Das heißt, du warst nicht der Verursacher des Unfalls? Ich habe nachher eine Teilschuld bekommen. Also es war, wie das halt so ist, wenn mehrere Autos zusammen karambolieren, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ich war auf jeden Fall, habe ich auch eine Teilschuld bekommen, ja. Teilschuld, weil du zu schnell warst zum Beispiel? Ich war relativ nah auf einen LKW aufgefahren, bin dann auf die Überholspur links rüber gefahren. Und ja, hinter mir war dann auch jemand, der war zu nah aufgefahren und dann fing ich an zu schleudern und er hat mich touchiert. Letztendlich hat sich mein Auto gedreht, sein Auto gedreht, wie es halt war. Aber muss man sagen, eigentlich, also natürlich schon übel, aber es war, sag ich mal, es war halt Blechschäden, will ich mal sagen. Ne? Aber so. Der Fuß. Ja, genau. Ich bin dann aufgestanden und aus dem Wagen raus und wollte gucken, ob jemand verunfallt war, ob man helfen musste. Bin dann in Fahrtrichtung ein paar Meter gelaufen, habe gesehen, dass alles in Ordnung war. Und wie ich mich dann umdrehte, um zu meinem Auto zurückzugehen, sah ich, wie auf einmal ein Auto auf mich zugerast kam. Ach du. Ja, also eigentlich waren alle Fahrzeuge schon mit Warnblinklicht ganz langsam vorbeigefahren, aber einer hat es völlig übersehen und der kam dann so richtig mit Vollspeed auf mich zu. Und ja, ich habe damals, muss ich sagen, intensiv Badminton gespielt. Und ich glaube, das war echt, als wenn das für diese Situation gewesen wäre, weil ohne nachzudenken habe ich sofort zum Rettungssprung angesetzt. Und zwar zum Sprung in Richtung zwischen diese Mittelleitplanken, die ja da so sind. Ja, ne? Ja. Und wie ich dann den Sprung gemacht habe, war so, ich bin mit rechts abgesprungen, linkes Bein voraus und das rechte nachgezogene Bein ist dann zwischen der Mittelleitplanke und der Stoßstange des rasenden Fahrzeugs ist dann erwischt worden. Genau. Das heißt, da prallte eine ungeheure Wucht auf den Fuß, auf das Bein. Das war zum einen so, dass der Fuß ist abgetrennt worden, also ungefähr 10 cm oberhalb des Knöchels ist das, also bis auf die Achillessehne und ein bisschen Haut war das wirklich ab. Und durch die Wucht des Aufpralls bin ich dann auf die Überholspur der Gegenfahrtrichtung gestolpert. Ach du lieber Gott, das auch noch? Ja, ja, also das war, also muss ich echt sagen, das war so ein echtes, ein kleines Inferno in dem Moment. So, dann lagst dort du auf lag der... Ich dann ganz, dort lag ich dann ganz kurz und habe dann nur gehört, wie um mich herum das natürlich zischte und habe mich irgendwie schnell wieder in Richtung Mitte orientieren können. Mhm. Ich muss auch dann wohl auch mit dem rechten Bein nochmal richtig aufgetreten sein, weil es war ja nicht klar, ich wusste ja nicht, dass da was war. Mhm. Merkte das dann und dann weiß ich noch, wie ich dann quasi über die Mittelleitplanke humpelnd wieder zurück bin zu meiner ursprünglichen Fahrbahn, um mich dann dort hinzulegen auf den Rücken. Das konntest du. Mhm. Bitte? Das konntest du. Ja, das ist nämlich genau zum Thema Schock etwas eine Feststellung, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich tatsächlich sagen kann, dass ich in dieser Schocksituation habe ich überhaupt keine Schmerzen gespürt. Es ist sonderbar überhaupt, dass du auf diesen Fuß auftreten konntest, da du ja eigentlich gar keinen Halt hattest. Der war ja abgetrennt. Ein paar Sehnen waren noch da, sagst du. Da, genau, es war die Achillessehne. Ja, ich habe das also, ich bin einmal aufgetreten zu Beginn sicherlich. Das muss so gewesen sein, als man nämlich nachher den Fuß das Ganze wieder aneinander setzen wollte, fehlte einfach ein Stück. Da muss also eine Belastung gewesen sein, wie ich dann über die Mittelleitplanke zurück bin, bin ich gehumpelt auf dem gesunden Bein natürlich. Und das rechte Bein, also baumelnd, hinter mir her. So ja. Du warst in dieser ganzen Aktion, die du gerade beschrieben hast, keine Sekunde ohnmächtig. Genau. Ich war überhaupt nicht ohnmächtig, sondern... Du hast dir zweimal selbst das Leben gerettet, indem du nämlich den Sprung gemacht hast und dass du wieder von der anderen Fahrbahn zurück in die Leitplanke gegangen bist, in den Mittelstreifen. Genau, also ich feiere seitdem zweimal im Jahr Geburtstag, jetzt am 24. werde ich 18 Jahre alt, ja. Ja. Das heißt ja, der erste Unfall, da warst du komplett unverletzt, war dir gar nichts passiert. Es wäre alles gut ausgegangen, außer Blechschaden. Es passierte dann natürlich erst durch diesen Sprung, ne? Richtig, ja. Diesen Rettungssprung, ja. Jetzt lagst du da du hast gewartet oder man wartete auf einen Krankenwagen. Genau, und da war noch etwas, das kann ich jetzt heute rückblickend sagen, einfach als Art Anekdote. Es war so, ich hatte mein Bein hochgestreckt und man kann sich vorstellen, dass ja dann mein Fuß, der ja abgetrennt war, eben bis auf die Achillessehne, der hing ja dann runter. Mhm. Ja. Mhm. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis dann jemand kam mit dem Handy und einen Rettungsruf absetzte. Und da hatte er kam dann so gelaufen, dass er quasi gar nicht sehen konnte, dass da an meinem Bein immer noch ein Fuß runterhing. Er hat dann den Rettungsruf abgesetzt. Hier ist jemand, der hat sich schwer verletzt. Der hat ein Stück von dem Fuß verloren oder ein Stück vom Bein verloren. Und dann war es so, dann kam natürlich auch der Rettungswagen, das ging ja alles auch relativ schnell. Ich bin dann aufgelesen worden und auch sofort ins Krankenhaus gebracht worden. Und dort hat man mich verarztet, hat den Fuß sehr intensiv gereinigt und hat das Ganze wieder voreinander gesetzt. Und dann war eine Situation, nach ungefähr 2 Stunden später kam dann ein Rettungssanitäter ganz erschöpft zum OP-Raum gelaufen und schob dann die Tür auf und sagte dann nur, tut uns leid, wir haben den Fuß nicht gefunden. Und dann war dann die Ärzte, der ist doch da. Ach so, der ist da? Mhm. Ja, wir hatten doch den Rettungsruf bekommen, da hat jemand einen Fuß verloren. Das heißt, die hatten 2 Stunden lang tatsächlich die Autobahn in dem Bereich gesperrt und haben dort weiter nach meinem Fuß gesucht. Wahnsinn, und die haben das nicht gesehen, dass der im Eifer des Gefechts haben die das auch nicht gesehen, dass er noch dranhing, der Fuß. Die Rettungskräfte. Da war die Kommunikation nicht einwandfrei und da haben sie weitergesucht. Ist der Fuß, das Gelenk und alles wieder richtig hergerichtet worden? Ja, man kennt das vielleicht, man hat da von außen so Schrauben reingesetzt, unterhalb und oberhalb des verletzten Teils, hat dann von außen so eine Verbindungsstange drauf gemacht, so ein Fixateur externer, wie man sagt. Mhm. Und ist das Ganze nach und nach wieder ausgeheilt. Also ich muss sagen, heute kann ich meinen Fuß wieder ganz normal belasten. Ich kann auch wieder Sport treiben. Ich habe noch Ich kann jetzt im Bereich des Fußes, auf der Fußsohle nicht alles komplett spüren. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich mich auf jeden Fall nicht behindert fühle. Was für ein Glück. Was für ein wahnsinniges Glück im Ganzen. Du hast gerade gesagt, dass du, wie man das ja oft hört von Menschen, die auch schwerst verletzt wurden, dass sie gar keine Schmerzen im ersten Moment spüren. Ja. Wann hast du dann zum ersten Mal Schmerzen gespürt? Das war erst später, viel später im Krankenhaus. Also es war so, als ich aufgelesen wurde durch die Rettungssanitäter, hat man mich natürlich sofort auch entsprechend mit Medikamenten versorgt. Ah, ja. Das war natürlich dann starke Schmerzmittel. Ja. Also viel, viel später, nachdem die OP, die erste, abgeschlossen war, da war es dann so, dadurch, dass der Nervenstrang abgetrennt war, war dann die ganze Fußsohle ständig so am Kribbeln, als wenn eine Armee Ameisen ständig drüber herrennt. Ne? Sowas war das. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, und das war ja auch für mich ganz wichtig, um mich überhaupt so in Sicherheit zu bringen, dass mich also keinerlei Schmerz oder sowas irgendwie in meiner Aktion, in meiner Rettungsaktion noch behindert hätte. Also ein heftiges Schockerlebnis und das Gott sei Dank gut ausgegangen ist, die ganze Zeit. Genau. Ich kann dazu auch sagen, also ich habe, weil ich in dieser gesamten Aktion ja auch sehr aktiv war, also ich bin ja der Gefahr ausgewichen und ich habe mich nachher auch von der Überholspur auch zurückbewegt, habe ich nie einen Albtraum gehabt. Das fand ich ganz erstaunlich. Also ich glaube, dadurch, dass ich eben, ich habe ja agieren können. Das heißt, dieser Schock hat dich nicht mehr länger begleitet in deinem Leben. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Also ich bin nie schweißnass aufgewacht oder Ähnliches. Das kann ich wirklich sagen, das ist nicht so gewesen. Nein. Michael, ich danke dir für deinen Anruf, deine Geschichte und sehr gut, dass alles so gut ausgegangen ist. Vielen Dank. Jawohl. Und alles Gute wünsche ich dir. Domian. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Auch so. Ne? Danke. Tschüss. Und es geht weiter mit Carsten. Carsten ist 36. Guten Morgen, Carsten. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Carsten. Du rufst auch zum Thema Schock an. Ja. Warum? Es geht um Folgendes. Wir haben am 9.1. dieses Jahres unseren Sohn 2,5 Stunden nach der Geburt plötzlich unerwartet verloren. Mhm. Hast du gerade gesagt, 2,5 Stunden? 2,5 Stunden nach der Geburt, ja, unerwartet. Was ist denn da passiert? Meine Frau und ich versuchen seit 7 Jahren ein Kind zu bekommen. Mhm. Und wir haben schon alle Möglichkeiten durchgehabt, bis ich dann erfahren habe, dass ab 2014 meine Krankenkasse die künstliche Befruchtung zu 100% bezahlt. Mhm. Weil vorher war uns das finanziell nicht möglich, weil wir hätten dann die Hälfte zahlen müssen, das wären dann knapp um die 3.000 Euro gewesen. Das wäre für uns nicht machbar gewesen. Mhm. Und dann hatten wir dann die künstliche Befruchtung und waren dann auch beim ersten Versuch sofort schwanger. Und das dann auch sofort mit Zwillingen. Mhm. Haben dann leider in der 8. Schwangerschaftswoche den einen Zwilling verloren. Mhm. Der ist dann natürlich abgegangen, kein Herzschlag mehr gewesen. Ja. Und dann unser Maximilian war dann die ganzen restlichen 9 Monate alles okay. Ja. Also es war eine problemlose Schwangerschaft. Meine Frau hatte nie Probleme. Ja, und dann sind wir am 8.1. abends dann mit ganz normalen Wehen ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Dann ging es auch los. Und wir waren den Morgen vorher noch beim CTG, beim Frauenarzt, da war auch noch alles okay, der kleine Herz hat alles geschlagen, war alles okay. Mhm. Sind dann ins Krankenhaus gefahren den Abend und dann ging es auch langsam los mit der Geburt. Und dann hat sich der Muttermund auch schon weit geöffnet und unter der Geburt hat der Kleine dann Stress gekriegt und der Halsschlag wurde niedriger. Mhm. Und dadurch haben sich dann die Ärzte entschlossen, dass sie meine Frau ein wehenhemmendes Mittel geben, ja, was auch eingeschlagen hat. Und dann hat sie der Herzschlag auch wieder beruhigt. Mhm. Ja, und dann ging es aber nicht voran. Und dann haben die Ärzte beschlossen, dass sie den kleinen Sonde am Kopf setzen, damit sie den Herzschlag besser kontrollieren können. Mhm. Haben sie auch getan. Und dann ging es auch immer noch nicht weiter voran. Dann haben sie sich dann überlegt, die sprengen die Fruchtblase und machen einen Notkaiserschnitt. Oder erstmal die Fruchtblase sprengen, ob es dann vorangeht. Das ging dann nicht. Und dann haben sie bei der Fruchtblase, wo sie gesprengt haben, haben sie dann gemerkt, dass das Fruchtwasser so wie Erbsensuppe war. So eine Konsistenz wie eine Erbsensuppe ungefähr. Mhm. Dann haben sie meine Frau dann sofort in OP geschoben, Notkaiserschnitt. Mhm. Ja, und wo sie ihn dann geholt haben, Da lebte er, als er auf die Welt kam. Er lebte, ja. Sagen wir mal so, er lebte. Das Problem war, er konnte nicht selbstständig atmen. Mhm. Sie haben ihn versucht, 45 Minuten lang wiederzubeleben. Mhm. Sie konnten ihn nicht intubieren, weil die mit dem Intubation nicht reingekommen sind. Mhm. Er ist also, dann hatten sie ihn dann so weit, dass er von den Herzschlägen alles normal war, haben ihn dann fremd beatmet. Ich durfte ihn dann nochmal sehen und konnte ihn nochmal anfassen. Und dann ist er dann in die Kinderklinik gekommen. Und wo er dann auf dem Weg zur Kinderklinik ist, dann der Kreislauf zusammengebrochen. Mhm. Dann hatte er dann in der Kinderklinik nochmal eine Bluttransfusion gekriegt, die er dann leider nicht überlebt hat und ist dann 2,5 Stunden nach der Geburt dann leider gereist. Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Nein, ich war bei meiner Frau, weil die Kinderklinik war eine Stadt weiter. Mhm. Und ich bin da bei meiner Frau geblieben, weil ich jetzt auch nicht genau wusste, was los war. So, jetzt wart ihr beiden zusammen in eurer Klinik. Und dann kommt irgendwann die Nachricht, das Kind ist tot. Das war ganz plötzlich, weil wir haben meine Frau jetzt in die OP geschoben, zum Notfallerschnitt. Ich sollte erst mit, aber hab dann gesagt, nee, wenn es ein Notfallerschnitt ist, meine Frau ist in der Narkose, dann brauche ich da nicht mit hin, dann bleibe ich im Kreislauf und warte auf sie, bis sie wieder da ist. Wer hat euch die Nachricht gesagt, dass der Kleine tot ist? Ja, das war der Schock. Wer hat euch die Nachricht mitgeteilt? Die Narkose, die OP-Schwester. Weil ich habe ja alleine im Kreißsaal gestanden, dann hinterher, und habe da gesessen, habe darauf gewartet. Die Hebamme sagte dann noch zu meiner Frau, ja, wenn sie gleich wiederkommen, liegt dann ihr Mann mit dem Kleinen und am Kuscheln. Mhm. Und dann stehe ich da 1,5 Stunden und warte und kriege keine Information, was los ist. Ach, du wusstest gar nicht, dass das Kind in die Kinderklinik... Nein. Ach so. Nein, Moment, ich wusste, da zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nichts. Ich habe da nur gestanden, ich habe nur darauf gewartet, dass der Kleine zu mir kommt, damit ich einen Arm nehmen kann und dann warten kann, dass meine Frau aus dem OP kommt. So, jetzt kommt diese... Da war ja alles noch in Ordnung. Jetzt kommt diese schlimme Nachricht über die OP-Schwester. Deine Frau, deine Partnerin war da schon wieder ganz klar bei Bewusstsein. Nein, war sie noch nicht. Sie haben sie dann in den Kreißsaal geschoben und ich habe dann nachgefragt, was mit meinem Sohn ist. Mhm. Und dann sagt die OP-Schwester auch einmal zu mir, ja, der ist zwischen Himmel und Erde. Der ist zwischen Himmel und Erde? Der ist zwischen Himmel und Erde? Was ist das für eine Antwort? Ja, der ist zwischen Himmel und Erde. Verstehe nicht. Also zwischen Leben und Tod. Aber diese Schwester hat dir doch dann auch gesagt, dass er definitiv gestorben ist, oder wie? Nee, das noch nicht. Da war er noch am Leben. Ja, sag mir doch mal, wer hat euch oder dir gesagt, dass das Kind tot ist? Hinterher die Ärztin. Also hinterher die Ärztin. Ärztin. Okay, die, und da war ne? deine und da war deine Frau auch bei Bewusstsein? Da war sie bei Bewusstsein, Wie ja. war dieser Moment, als das ausgesprochen wurde? Es war, meine Frau hat, glaube ich, gar nicht, zu dem Zeitpunkt gar nicht richtig realisiert. Mhm. Ich habe schon realisiert, weil es ja vorher schon klar war. Und meine Frau war ja vorher noch in Narkose, wo ich dann von der OP-Schwester dieses... Du warst ja schon vorgewarnt quasi. Ich war vorher schon vorgewarnt, ja. Meine Frau sagte immer nur, wo die sagen, ich noch nicht da war, als er gestorben ist, immer noch zu mir, der Kleine schafft das, der schafft das, er ist ein Kämpfer. Mhm. Ne? Und dann, wo dann die Ärzte reinkamen, wusste ich eigentlich schon sofort Bescheid, was los war. So, jetzt habt ihr etwas sehr Schlimmes erlebt. Zuerst ist der erste Zwilling gestorben während der Schwangerschaft und dann kurz nach der Geburt der Junge. Das ist jetzt ein knappes Jahr her, bald jährt sich das Ganze. Wie geht ihr oder seid ihr in den letzten Monaten mit diesem Schock umgegangen? Also wir haben ziemlich schnell, ich war dann die ganzen 5 Tage, die meine Frau noch im Krankenhaus bleiben musste, nachts im Kaiserschnitt, war ich die ganze Zeit bei ihr. Ich durfte auch mit dem Krankenhaus schlafen, alles. Mhm. Die haben uns da super behandelt da, wir haben alles gekriegt, ne? Wir haben uns in Ruhe gelassen, das war alles total klasse. Wir haben uns schon wo wir noch im Krankenhaus waren, gesagt, wir geben nicht auf. Und wir kämpfen jetzt seit 7 Jahren und wir lassen uns nicht unterkriegen. Und Na gut, da ist ja eine Künstler. Das ist die Frage der Schwangerschaft. Ich frage jetzt, wie ihr mit dem Schock umgeht, dass die Kinder tot sind. Ja, es ist schwer zu sagen. Wir gehen damit um. Es ist schrecklich, aber wir können es ja nicht unterkriegen lassen. Mhm. Das heißt also, er fehlt uns. Mhm. Das ist klar, weil ja, es war ein Wunschkind, ne? Was hat dieser Schock denn mit euch gemacht? Uns stärker gemacht. Das heißt, ihr seid fest entschlossen, dass deine Partnerin nochmal schwanger wird? Ja. Wir hatten im Juli den zweiten Versuch nach künstlicher Befruchtung, der leider nicht geklappt hat. Und wir werden Anfang nächsten Jahres werden wir den dritten Versuch machen. Und da ist so nicht die Angst, es könnte wieder so was Schlimmes passieren? Die Angst spielt natürlich mit, das ist logisch. Mhm. Aber wie alt ist deine Partnerin? 31. 31. Diese ganze Geschichte, die da drumherum passiert, sie hat uns enger zusammengeschweißt. Mhm. Wir sind als Ehepartner enger zusammengeschweißt. Ja. Und wir sind aber als Freunde auch mehr zusammengeschweißt. Ja. Carsten, es tut mir sehr leid, was euch widerfahren ist. Und ich wünsche euch wirklich von Herzen, dass es bald klappt und dass ihr ein Kind bekommen werdet, ein gesundes Kind und dass alles in Ordnung ist. Ja, das wünschen wir uns natürlich auch sehr. Ich drücke die Daumen und ich bitte dich, schöne Grüße auszurichten an deine Partnerin. Mache ich. Und ich wünsche alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf. Danke, Domian. Lieber Carsten, schönen wieder. Abend noch. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Schock. Und ich frage euch, standet ihr in eurem Leben schon mal unter Schock? Unter schlimmem Schock? Ist euch etwas widerfahren, das euch schockiert hat? Oder hat ein Mensch gezielt etwas getan, was euch total geschockt hat? 0800 220 50 50. Hier ist Christian. Christian ist 31. Guten Morgen, Christian. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Christian. Du hast auch ein Schockerlebnis gehabt. Ja, genau. Und zwar habe ich letztes Jahr, wurde mir eine Schocknachricht mitgeteilt, dass mein bester Freund sich umgebracht hat. Mhm. Wir sind zusammen hier auf Arbeit. Christian, halt mal das Handy irgendwie ein bisschen anders oder das Telefon. Das klingt nicht gut. Okay, besser? Ja, du musst mal was sagen, sonst kann ich nicht wissen, ob es besser ist. Auf jeden Fall hat mein Schichtführer mir die Nachricht übermittelt, dass er sich vor dem Zug geschmissen hat. Dein bester Freund? Ja, genau. Mhm. Er war 28 Jahre alt. Mhm. Und wir haben uns hier auf der Arbeit kennengelernt vor 8 Jahren. Ja. Das hat sich dann so entwickelt. Wir haben oft was zusammen unternommen und dann hat er eine Freundin gehabt und ich habe eine Freundin gehabt. Dann haben wir auch so oft was zusammen unternommen. Dann zu viert auch. Genau. Mhm. Und auf jeden Fall, ich verstehe mal nicht ganz genau, warum, wieso er das gemacht hat. Das war, du hast gerade gesagt, das war voriges Jahr. Genau, letztes Jahr am 18. Juni. Am 18. Juli. Juni. Juni, Im sechsten Monat. Mhm. Und du hast keine Ahnung, warum er das gemacht hat? Nein, ich weiß leider nicht. Ich weiß, der hatte Depression. Was ich auch nicht verstehe, also der war auch in der Klinik gewesen und wurde dann auch wieder entlassen. 2 Wochen war der drin und die Ärzte haben wohl gesagt, dass er angeblich gesund sei. Ja. Mhm. Jetzt hat du hast gerade gesagt, dein Schichtführer hat dir die Nachricht überbracht. Genau. Genau. Was war dein erstes Gefühl, deine erste Reaktion? Ich war erstmal baff. Ich hatte den Mund erstmal auf, ich wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte. Und er ist dann vor mir und hat gesagt, ja, Thomas ist tot. Ich so, was? Wie kann das sein? Ich so, ne? Mhm. Dann hat er gesagt, so, ja, er hat sich gestern vom Zug geschmissen. Mhm. Ja, und dann konnte ich das immer noch nicht realisieren, bis ich dann irgendwann dann zu Hause war. Und ich habe dann natürlich sofort Feierabend gemacht, ist klar. Mhm. Ja, dann bis ich erstmal dann zu Hause war und dann eine Freundin darüber geredet habe, die kannte den auch so ein bisschen. Und dann habe ich erstmal losgeheult und... Kanntest du denn seine näheren Leute, also seine Mutter, seinen Vater, seine Familie, kanntest du die? Ja, ich kenne seinen, also er hat einen Bruder und die Mutter kenne ich. Und hast du mit denen dann Kontakt aufgenommen? Ja, sicher, wir waren auch zusammen bei der Beerdigung und... Hatte deine Freundin zur Zeit der Selbsttötung auch eine Freundin? Nee, er hatte vor 2013 hat er mit der Schluss gehabt. Mhm. Ich glaube, Juli oder August war das 2013. Und das war auch wohl eine schlimme Zeit für ihn. Sie hat wohl auch wohl gesagt, das war die schlimmste Beziehung, die sie jemals hatte. Aber ich verstehe nicht, warum sie so alles... Also der hatte eine eigene Wohnung, er hatte Autoführerschein. Wir waren auch zusammen immer beim Sport trainieren. Mhm. Und der war auch ein lebensfroher Mensch und hatte kein Problem mit Drogen oder Alkohol, ganz im Gegenteil. Naja, wie so ein lebensfroher Mensch, aber wenn er unter Depressionen gelitten hat, gab es ja schon eine Schattenseite in seinem Leben. Ja, und die kannte ich dann wohl nicht. Ja, ihr beiden, also ihr wart gute Freunde, würdest du sogar sagen beste Freunde? Ja, auf jeden Fall. Also er von meiner Seite aus war ja mein bester Freund. Ja, ihr habt nie über solche seelischen Angelegenheiten gesprochen? Ich bin vor 2012 bin ich nach Dorsten gezogen. Mhm. Das ist 30 Kilometer von Essen entfernt. Ich habe auch in Essen gewohnt und seitdem war der Kontakt ein bisschen weniger in der Entfernung. Und wir haben, was er mir mal erzählt hat, also wir haben uns dann mal getroffen, dass er, wenn er sich mit anderen Leuten trifft, dass er dann zittert und wegen seinem Haarausfall und dass er findet sich zu dünn, aber ich weiß nicht, ob das so Eigenschaften sind, so für Depressionen hinaus. Als er da in der Klinik war, hat er dir das erzählt, dass er wegen Depressionen in der Klinik war? Nee, nicht direkt erzählt, aber wir hatten auch unterschiedliche, also bei uns in der Firma ist es so, wir haben früh, Mittags- und Nachtschicht und manchmal haben wir auch dann tagelang nicht gesehen. Mhm. Und wo ich ihn letzten Mal gesehen habe, da waren wir zusammen in Movie World. Bitte? Was war da? Da waren wir zusammen in Movie World gewesen. Das war 9 Tage vor seinem Tod. Mhm. Und also über die Klinikaufenthalt haben wir eigentlich gar nicht so geredet. Um das zeitlich einzuordnen, dieser Klinikaufenthalt, war der unmittelbar vor der Selbsttötung? Ja, da muss ich überlegen, der war Wochen vorher auf jeden Fall. Also so weit auseinander liegt das nicht. Nun hat er eine sehr brachiale Methode gewählt der Selbsttötung. Vor allem Zuglaufen ist ja etwas ganz Furchtbares. Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht, warum er nun gerade auch diese Methode noch gewählt hat? Ja, was ich sagen musste, dass er hatte hier einen Arbeitskollegen wohl mal gefragt gehabt, wie man sich umbringt, wenn er es machen würde. Und ja, hat der Arbeitskollege ihm gesagt, wenn ich irgendwie sowas hätte und ich wüsste nicht mehr weiter, dann würde ich mich vom Zug schmeißen. Mhm. Und ja, hat er sich auf die Schienen gelegt oder ist er auf den Zug zugelaufen? Das weiß ich auch nicht genau. Er hat dir nichts hinterlassen, eine Nachricht, eine Mail, einen Brief, nein. Gar nichts. Nein, noch niemals der Mutter oder dem Bruder, die waren ja selber schockiert. Machst du dir Vorwürfe, dass du dich vielleicht nicht intensiv genug um ihn gekümmert hast? Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe, er hat schon ein paar Mal, wo ich in Dorsten gewohnt habe, seit den 3 Jahren, und dann, also meine Freundin, die hat Schluss gemacht, dann ist mein Bruder zu mir gezogen, hier in Essen in eine Wohnung und dann ist der in Gefängnis gegangen. Ins Gefängnis ist mein Bruder dann gegangen und dann konnte ich die Wohnung nicht mehr alleine unterhalten und dann bin ich deswegen nach Dorsten zu meiner Familie gezogen, zu meiner Mutter in der Nähe und so. Und und seitdem hat er dann, wo ich in Dorsten gewohnt habe, auch öfter mal angerufen, ja Christian, komm, lass rausgehen, ein bisschen Tischtennis spielen. Ja, das hast du nicht gemacht. Lass mal ein bisschen feiern gehen und ja. Ich habe dann immer so gesagt, tut mir leid, ich habe jetzt auch keine Zeit, ich bin hier mit meiner Familie. Christian, wie lange hat dieser Schock als Schock angehalten? Boah, das war mir, also mindestens ein halbes Jahr hat der Schock auf jeden Fall angehalten. Wie war das für dich, auf der Beerdigung zu sein von ihm? Ja, da lief ja erstmal so ein richtig trauriges Lied von Xavier Du, Abschied nehmen. Mhm. Und ich saß dann vorne mit 3 Arbeitskollegen auch noch hier von der Firma mitgekommen. Mhm. Und ja, ich bin da vorne auch zusammengebrochen. Ne? Ich habe geheult, weil er wurde auch eingeäschert und ich saß in der ersten Reihe und in der anderen ersten Reihe saß dann die Mutter. Mhm. Und ich weiß nicht. Mhm. Und das dann doch bis heute fehlt mir vor allen Dingen, ich bin ja jeden Tag hier auf der Arbeit. Mhm. Und da wo er steht, stehe ich auch und sein Spind ist direkt neben meinem gewesen. Und, hast du heute noch Kontakt mit der Familie? Nein, nicht so. Wie sehr beschäftigt dich das heute noch? Ja, ich frage, weil ich das noch immer nicht weiß, verstehe, warum, wieso, weshalb. Wie gesagt, er hatte ja eine Wohnung, er hatte Autoführerschein und also, ne, er hatte ja eigentlich so, aber von außen gesehen war ja eigentlich alles gut. Ne? Ja, aber das ist das Ding, von außen gesehen sehen manche Leben gut aus, aber wenn man dann in den Menschen hineingucken könnte, dann würde man vielleicht verstehen, dass ein Mensch zutiefst unglücklich und verzweifelt ist. Ja. Christian, ich biete dir gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen, mit dem Jürgen an. Vielleicht bezüglich der... Ja, ich bin hier leider auf der Arbeit. Ach so, das geht, es geht gar nicht. Okay, dann nee, verstehe ich. Aber ansonsten gerne drumherum. Gut, dann danke ich dir für deinen Anruf. Wünsche dir alles Gute. Auch. Dann, aber ein Autogramm hätte ich gerne. Dann rufen wir dich gleich schnell nochmal an, wegen der Anschrift, okay? Okay. Also, danke dir auch. Alles Gute, Christian. Und das, ich wollte sagen, dass deine Sendung echt gut ist. Und ich hatte eigentlich noch eine Frage, wie du darüber denkst, wegen dem Terrorismus jetzt hier in Deutschland. Ist ein weites Thema, würde ich jetzt heute keine Stellung zu nehmen wollen, weil das über unser Thema jetzt hinausgeht. Ach so, okay. Ja? Okay, alles klar. Aber da reden wir bestimmt, werden wir noch sicher viel drüber sprechen in den nächsten Tagen. Lieber Christian, alles Gute wünsche ich dir. Auf Wiederhören. Okay, vielen Tschüss. Dank. Tschüss. Ciao. 31 haben wir. Zwischendurch Info, damit ihr auf dem Laufenden seid. Diese Woche gibt es auch am Freitag keine Sendung. Weder im Radio noch im Fernsehen. Aber morgen sind wir ganz normal wieder da. Hier ist Christa. Christa ist 67. Guten Morgen, Christa. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Christa. Hallo. Du hattest einen Schock. Ich hatte... Wenn ich jetzt im Nachhinein denke, eigentlich mehrere, aber 1974 habe ich mich in Ostberlin, da lebte ich, in einen türkischen Staatsbürger verliebt. Und da ich im Schulwesen gearbeitet habe, hat man das schnell spitz bekommen und er hat Einreiseverbot bekommen. Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Es gab in der DDR türkische Menschen? Die durften rüber, ja. Die durften rüber? Immer bis nachts um 12, dann mussten sie wieder zurück und konnten kurze Zeit später wieder einreisen. Wieso kamen die überhaupt rüber zu euch? Naja, um Frauen kennenzulernen. Ach so. Heute weiß ich es. Ach so, ich frag das, ich wusste, diese von dieser Praxis wusste ich nichts. Also da kamen die türkischen Jungs rüber, um euch Mädels anzumachen. Naja, was heißt anmachen? Ich bin mit meiner Freundin von der Arbeit tanzen gegangen und da habe ich ihn kennengelernt. Mhm. Naja, gut. Ganz sympathisch, nett. Ja, okay. Ja. So, und dann? Dann war die Liebe da und durch sein Einreiseverbot, weil das Schulwesen das spitz gekriegt hat, dass ich westlichen Kontakt hatte, durfte er nicht mehr einreisen. Ich wundere mich überhaupt, dass die den reingelassen haben. Ja, die Ausländer durften zu der Zeit. Ja, gut, aber es war ja alles kompliziert und na gut. So, dann aber dann hatte er ein Einreiseverbot. Dann hatte er ein Einreiseverbot und ich habe gelitten und er hat eine Fluchthilfe organisiert und hat mich gefragt und da ich ja zwei Kinder hatte, habe ich gesagt, wenn überhaupt nur mit beiden Kindern. Du hattest schon zwei Kinder. Ja, 4 und 8 Jahre alt. 4 und 8 und warst alleinerziehend. Ja. Ja. Aber wie konnte er dich da nochmal fragen? Er hatte doch Einreiseverbot. Nee, er hatte einen Kurier geschickt. Ein Kurier? Ein Kurier. Und der hat gesagt, irgendwie, ich hol dich raus. Genau. Also, nein, nicht er selber, sondern... Naja, ist klar. Ja. Mhm. Und dann hatte ich eine Woche mir Bedenkzeit begeben, habe mir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen und habe dann gesagt, ja, okay. Haben die denn dir gleich gesagt, wie die das anstellen wollen? Nee. Dann kam dieser Kurier nach einer Woche wieder und sagte mir am 26. Dezember, wo ich hin sollte. Und da würde ein Auto kommen und ein Kennwort hatte ich. Da, ja. Da solltest du mit den Kindern hinkommen? Mit den Kindern hin. Das war ja deine Bedingung? Das war, ja, genau. Mhm, okay. So, jedenfalls bin ich auch dahin. Und das Auto kam nicht. Mhm. Und dann bin ich mit dem Taxi wieder nach Hause gefahren. War dieser Treffpunkt irgendwo in Ostberlin? Der war in Brandenburg. In Brandenburg, okay. So, und 2 Tage später kam wieder dieser Kurier. Ich wäre nicht da gewesen. Und ich sage, nein, ich war da. Es hatte ja geregnet. Die ganzen Sachen hingen noch am Ofen. Ich denke mal, der wollte kontrollieren, ob ich wirklich da war. Mhm. Dann war der zweite Termin am 29. Dezember. Bin ich wieder hin und bin dann statt links, rechts in die Straße rein. Da war aber Wald und da habe ich gedacht, nee, hier kann das nicht sein. Bin wieder zurück und sehe an der Transitstraße Polizei. Mhm. Und ich hatte ja, ich durfte ja kein Gepäck mitnehmen, nur meine Zeugnisse mit, alles, was wichtig war. Mhm. Und da hatte ich den ersten Schock. Mhm. Als du die Polizei gesehen hast? Ja. Ja. Und dann hatte ich zu meinen Kindern gesagt, ich glaube, wir laufen mal wieder lieber zum Bus. Mhm. Papa scheint nicht zu kommen. Was hattest du den Kindern überhaupt erklärt? Für die war gar das nicht. Ja, aber Papa scheint nicht zu kommen. Du hast denen gesagt, der Papa kommt, oder wie? Ja, das habe ich aber jetzt nur so gesagt, um abzulenken, dass der Polizist da abgelenkt ist. Ach so. Mhm. Und bin schnurstracks zur Bushaltestelle gelaufen. Und ich denke mal, da ich das ja vom ersten Mal wusste, wo die ist, wartet meine Rettung. Das heißt, die Polizei war schon so nah an dir dran, dass die standen oben an der Transitstrecke. Ah, das heißt, die konnten den Satz verstehen, Papa kommt wohl nicht. Habe ich ja bewusst erst ein Stück gelaufen, ich verstehe. So dass die das verstehen konnten. Boah, was für ein Stress, was für ein Stress. So. Und dann? Und dann war das schon eine halbe Stunde über dem Termin und dann kam auch noch so eine Russenkolonne von der Übung. Mhm. Jedenfalls habe ich gedacht, jetzt ist alles vorbei. Mhm. Die Russenkolonne war vorbei und auf einmal kommt ein Auto in die Straße rein, in die Dorfstraße, macht Licht aus, wendet, Kennwort und dann Kinder und ich im Kofferraum und dann ging es los. Ihr alle in den Kofferraum? Ja, ja. Aber nicht irgendwie, dass man abgesichert war oder so, einfach so. Aber haben spätestens da nicht die Kinder gefragt, Mama, was ist denn, was machen wir denn hier? Oder? Die Große hat sie gefragt. Ich sage, wir fahren jetzt zu Natschi. Wohin fahren wir? Zu meinem Bekannten. Mhm. Ach so. Mhm. Und dann hatte ich sie gestreichelt. Die sollten ja vorher Schlafmittel kriegen, habe ich aber nicht gemacht. Und du hast denen gesagt, seid mal schön still und wir fahren jetzt dahin. So, jetzt seid ihr in dem Kofferraum. Jetzt sind wir in dem Kofferraum und der sagte mir nur, ich hörte ja von vorne, ungefähr eine Viertelstunde und dann sind wir an der Grenze. Mhm. Und dann kam mir wie Stunden vor und dann hörte ich nur Passkontrolle. Mhm. Und der fragte, wohin oder woher, ich weiß es heute nicht mehr. Mhm. Jedenfalls der Fahrer sagte nur Hamburg. Und kurze Zeit später ging der Kofferraum auf und ich dachte, jetzt haben sie mich erwischt. Ja. Und ich konnte nicht aussteigen, ich war wie gelähmt. Und dann sagten mir die Leute nur, ist alles in Ordnung, sie sind schon im Westen. Boah. Christa, dann, was für eine Geschichte. Ja. Was für eine Geschichte. Was waren denn das für Leute, die so einfach ohne eine Wagen-Pkw-Kontrolle über die Grenze kamen? Wir also heute sage ich mir, die haben bestimmt jemanden an der Grenze gehabt, mit dem sie zusammengearbeitet haben. Ist nur so möglich. Ich war früher auch öfter in der DDR, das war ja unglaublich. Die haben das ganze Auto ja auseinandergenommen bei der Ein- und Ausreise. Zumal es ja zu der Zeit auch schon diese Infrarot Lampen oder so gab, die auf Menschenwärme reagieren. Also, die haben einen Kompagnon gehabt an der Grenze. Irgendwie mit dem sie zusammenarbeiten. War das Auto ein Westauto oder ein Ostauto? West. Ein Westauto sogar? Ein Mercedes, ja. Und wo wart ihr dann? Ich frag mich, was, ich weiß heute noch nicht, welcher Grenzübergang das war. So, jetzt stehst du in irgendeinem Grenzübergang endlich im Westen mit deinen beiden Kindern, hast nur deine Zeugnisse in der Hand. Wohin? Was passierte dann? Nee, die Leute, die mich da abgeholt, da haben mich Leute abgeholt. Die waren von meinem Bekannten. Ach so, das hatte er organisiert. Ja, ja. Mhm. Und er selber war aber nicht da und die haben mich dann in eine Wohnung gebracht, wo er war. Mhm. Und da hat man versucht, mich zu erpressen. Ich sollte noch 5.000 Mark zahlen. Aber du hattest doch gar nichts. Nee, sollte ich unterschreiben. Wer wollte dich erpressen? Die Leute, die Hintermänner von deinem Freund? Dieser Typ, der Freund von meinem Bekannten, der diese Organisation da kannte. Tauchte denn dein Freund auch mal auf? Ja, ja, der war da. Stand der denn dann wirklich zu dir? Der stand zu mir, der hat nur zu mir gesagt, unterschreibe. Sonst bringen die Kinder wieder zurück. Ach du. So, dann habe ich unterschrieben. Ja. Habe aber nachher das gerichtlich so gemacht. Also ich musste dann nicht zahlen. Christa. Bist du mit diesem türkischen Mann dann richtig zusammengekommen? Ja, wir waren 29 Jahre zusammen und dann ist er verstorben. Wohin seid ihr dann gezogen, nachdem du... Hier in West-Berlin. Nach West-Berlin? Ja, ja. Ja, aber da musstest du ja nochmal, da musstest du ja wieder durch die DDR durch, um nach West-Berlin zu kommen. Nee, wir sind ja von Ost-Berlin nach West-Berlin. Ach so, ich dachte, ihr seid irgendwo an der DDR-Grenze BRD. Nee, das war West-Berlin. Ah, ich verstehe. Mhm. Ich weiß nur, dass ich, als wir dann mit einem anderen Auto weitergefahren sind, immer geguckt habe, ob die Autos auch wirklich alle Westnummernschilder haben. Ja. Und dann sind wir irgendwie am wie heißt der Platz? Jetzt bin ich ganz durcheinander. Ja, egal. Christa, wenn sie dich erwischt hätten, was hätten die mit dir und deinen Kindern gemacht? Also die haben ja meinen Vater 14 Tage später rübergeschickt, der sollte mich zurückholen. Mhm. Und die haben gesagt, ihrer Tochter passiert gar nichts, die kann wieder zurück in ihre Wohnung. Und daraufhin hat mein Vater nochmal nachgefragt, er könnte ja gar nicht rüber, sein Reisepass ist nicht gültig. Das ist kein Problem, sie kriegen 300 € Zehrgeld und morgen früh kriegen sie ihren Pass. Jetzt hoffe ich, dass sein Vater auch drüben geblieben ist. Nee, der war ja Invalidenrentner. Und der hatte sich dann davon überzeugt, dass ich hier also gut wohne mit den Kindern. Und hat gesagt, bleib ja hier. Und passiert wäre mir, denke ich mal, weil der andere, der noch dabei war von der Stasi, der hatte sich nämlich verquatscht. Der sagte nämlich, ich müsste erst in ein Lager. Mhm. Und daraufhin hat mein Vater gesagt, um Gottes Willen, bleib hier, wo du bist. Du wärst in ein Lager gekommen, in ein Gefängnis, man hätte dir die Kinder weggenommen und ja, dein Leben wäre vollkommen kaputt gewesen. Ja, also wenn ich mir das heute überlege, welches Risiko, ja, kriege ich heute noch Gänsehaut. Was für ein Risiko und was für ein Mut auch. Mut. Liebe macht manchmal... Ja. Was sagen deine heute erwachsenen Kinder zu der Aktion? Ja, erstens mal sind sie zufrieden, dass sie hier aufgewachsen sind. Ja. Und wahrscheinlich auch stolz auf die Mama, dass sie so viel Mut hatte, obwohl es natürlich ein wahnsinniges Risiko war. Ja. Da ist dann Mut und Fahrlässigkeit, es ist ein schwacher Grad, ne, der Unterschied. Also ich weiß nur, ich hatte vor 12 Jahren Burnout und war lange in der Klinik und da ist rausgekommen, dass ich mir heute eigentlich noch Vorwürfe mache. Dass du es gemacht hast. Dass ich sie gemacht habe. Weil es eben so gefährlich war und du hast das letztendlich das Glück deiner Kinder riskiert. Genau. Mhm. Aber es ist ja Gott sei Dank alles gut gegangen. Es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Bist du nach der Wende wieder in deine alte Heimatviertel gezogen? Oder? Nee. Du bist in West-Berlin geblieben dann? Ja. Du lebst heute auch noch in West-Berlin? Ich lebe heute auch noch hier. Christa, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Nur verstehe, was du erzählst, dass dich das mehr als geschockt hat. Aber was für ein Glück, dass alles gut gegangen ist. Ja. Aber haben wir noch eine Minute? Okay, für dich habe ich noch eine Minute. Und zwar musste ich ja nach Marienfelde und dieser Pförtner, ich musste ja da diesen DDR-Ausweis hinlegen oder musste nicht, haben hingelegt und dieser Mann konnte es nicht fassen, dass ich mit beiden Kindern und kam dann vor, hat den Kindern Schokolade gegeben, mir Zigaretten gegeben. Und dann sollte ich zur Untersuchung und habe dann gefragt, wieso, weshalb, warum. Naja, wir müssen ja kontrollieren, ob sie Schusswunden haben. Mhm. Ich sage, sagen Sie mal, wenn ich Schusswunden hätte, würde ich jetzt nicht hier stehen. Hatte ich abgelehnt. Und dann kamen ja die Verhöre von den Alliierten. Mhm. Weil die dachten, du bist eine Spionin. Ja. Mhm. Und da muss ich sagen, die Amerikaner und Engländer, die waren einmalig. Aber der Deutsche, das war der zweite Schock. Also so weit penetrant ist, das war schlimm. Liebe Christa, ich glaube, dass wir beide noch sehr lange reden könnten. Ich muss es jetzt mal beenden, weil das sprengt ein bisschen unseren Rahmen. Das war jetzt lebendige deutsche Geschichte, die du uns erzählt hast. Ich danke dir sehr dafür und wie gesagt, ich bin froh, sehr, sehr froh, dass alles gut gegangen ist. Ja, ich auch. Ich danke dir auch fürs Zuhören. Sehr gerne. Schöne Grüße nach Berlin von hier aus. Danke. Tschüss. Tschüss. 1:43 Uhr, Gabriele 62, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Gabriele, ich freue mich, dass du da bist. Wir sprechen über Schock. Wir sprechen über Schock, so ist es. Du hast also, ich habe im Jahre 1977, also schon lange her, aber irgendwie verfolgt mich das bis heute. Naja gut, also ich habe 77 eine Halbtagsstelle gehabt, eine andere habe ich nicht gekriegt, ich habe später ganz gearbeitet. Mhm. Bin nach Hause gekommen mittags und habe meinen Mann im Schuppen erschossen vorgefunden. Also ich bin nach Hause gekommen und auf dem Wohnzimmertisch lagen mehrere Zettel. Ja. Und ganz oben auf lag, geh nicht in den Schuppen, ruf Dagi an. Das war meine Schwester. Mhm. Und dann der nächste Zettel, das war mein Testament. Oh je. Und der nächste Zettel war die Überschreibung für einen Bausparvertrag. Und der dritte Zettel war ein Abschiedsbrief. So. Oder umgekehrt, die Reihenfolge weiß ich nicht mehr. Mhm. Jedenfalls bin ich natürlich ins Schuppen gegangen. Mhm. Und habe bei der Tür angehalten und habe nach oben geguckt, weil ich gedacht habe, er hat sich aufgehängt. Mhm. Nein, er hatte sich erschossen. Und zwar hat er mir immer gesagt, er hatte ein Kleinkalibergewehr, so ein kleines Ding. Mhm. Und er hat mir immer gesagt, damit könnte man sich nicht erschießen, weil ich davor immer Angst hatte. Mhm. Und er hat es aber geschafft. Hat er sich in den Kopf geschossen? Ja. Und zwar hat mein Vater das später rausgekriegt und hat mir das erzählt. Die Polizei hat ihn aufgeklärt. Er muss den Mund voll Wasser genommen haben und hat das Gewehr unterm Kinn angesetzt, sodass das Wasser durch den plötzlichen Druck ist das ganze Gehirn innerlich zerfetzt worden sozusagen. Er muss sofort tot gewesen sein. War nicht der ganze Kopf zerplatzt? Nee. Nee. Es war, er hat ein ganz bisschen Blut aus irgendeiner Stelle, aber nicht viel. Mhm. Es gab also eine kleine Blutlache unter seinem Kopf, aber sonst war nichts zu sehen. Das heißt, in dem Moment, als du da reinkamst, war er definitiv tot? Ja. Mhm. Er muss sofort und auf der Stelle tot gewesen sein. Aber als ich ihn gefunden habe, habe ich mich natürlich zu ihm gekniet. Mhm. Und ihn so in den Arm genommen. Mhm. Und da war er noch ganz warm. Der war wirklich ganz warm. Das heißt, das war noch gar nicht lange her? Nee, das muss so gerade eben vorher passiert sein. Mhm. Und ich habe, und das ist eben das, was ich nie begriffen habe, was Schock machen kann. Ich nehme an, es war der Schock. Ich habe Stöhnen gehört. Mhm. Ja. Und das muss aber mein Stöhnen gewesen sein. Aber ich habe es ihm zugerechnet. Das ist und ich habe geglaubt, er hat Schmerzen und stöhnt. Eine hoffnungsvolle Fehlwahrnehmung. Du hast vielleicht die Hoffnung gehabt, dass er... Wahrscheinlich, ja. Und sowas. So, und nachdem er mir immer erzählt hat, wie schreckliche Angst er zum Beispiel vor der Psychiatrie hatte, habe ich dann gedacht, du kannst ihn nicht in die Psychiatrie, du kannst nicht anrufen irgendwo und sagen, mein Mann hat sich in den Kopf geschossen. Das hast du alles in dem Moment überlegt? Das habe ich gedacht, ja, ich war, auf einer Seite habe ich wirklich funktioniert wie nur Werk. Mhm. Wie lange hast du denn da in dem Schuppen gehockt? Das weiß ich nicht, ich nehme an, das wird schon einige Zeit gewesen sein, bestimmt 20 Minuten. Wobei, man hat ja gar kein Zeitgefühl. Nee, das ist es ja. Ich habe kein Zeitgefühl gehabt. Aber irgendwann bist du rausgegangen und irgendwann bin ich rausgegangen, weil ich gedacht habe, er hat Schmerzen und stöhnt. Durch mein Stöhnen bin ich rausgegangen, weil ich Angst hatte, dass er Schmerzen hat. Und das wollte ich ihm ersparen. Und dann bin ich... Ich bin völlig irre. Ich bin zur Nachbarin gegangen. Mhm. Hab da geklingelt und hab gefragt, kannst du bitte mal mitkommen und gucken, ob Volker tot ist. Wie? Ich sage, ich glaube, der hat sich in den Kopf geschossen. Und die hat mich nur angeguckt und hat die Tür zugeschmissen. Logischerweise kann ich verstehen, aber in dem Moment habe ich es überhaupt nicht verstanden. Hat die gedacht, dass du sie veräppeln willst? Nee, das glaube ich nicht. Ich muss wohl so ausgesehen haben, das glaube ich nicht, dass sie das gemeint hat. Aber alleine dieses Ansinnen. Aber die hat dann auch nicht die Polizei gerufen? Nein, hat sie nicht. Und dann bin ich zum nächsten Nachbarn gegangen, weil ich mir ganz ruhig überlegt habe. Den nannten wir in der Siedlung Opa, weil er so alt war und weil er zwei Weltkriege mitgemacht hat. Ja, hat er einiges erlebt. Wenn einer zwei Weltkriege mitmacht und überlebt, ja, der kann mir sagen, ob er noch lebt. Ja. Den frage ich jetzt. Und den habe ich dann geholt und der kam dann auch gleich mit und ist reingegangen in den Schuppen. Und der ist wieder rausgekommen, hat mich nicht mehr reingelassen, hat gesagt, nein, du gehst hier nicht mehr rein, geh nach vorne und ruf, kümmere dich um deine Tiere und ruf deine Schwester an. Der hat mich nicht mehr in den Schuppen gelassen. Und hat der Mann denn dann die Polizei benachrichtigt? Ich nehme es an. Und? Ich habe es jedenfalls nicht gemacht, weil ich stand völlig neben mir. Ich habe also dann erstmal meine Viecher versorgt, meine Haustiere versorgt. Und hab dann, doch, ich bin reingegangen und hab dann meine Tiere versorgt. Dann habe ich meine Schwester angerufen und habe zu ihr gesagt, du musst herkommen. Ich glaube, Volker hat sie in den Kopf geschossen. Ich muss mit ihm ins Krankenhaus und du musst dich um die Tiere kümmern. Da war immer noch nicht dir klar, dass er tot ist. Nee. Und ich weiß nicht, ich habe an diese Zeit, ich habe eine ganze Zeit, anderthalb Jahre später habe ich das erste Mal geträumt. Und ich schätze, bis dahin war ich immer noch irgendwo in diesem Schock. Das heißt, hast du in dieser Zeit ganz furchtbar viele Erinnerungen verloren. Das heißt, du kannst dich auch gar nicht erinnern, wann du dann an dem Tag oder wann auch immer kapiert hast, er ist wirklich tot. Nee, das habe ich an dem Tag nicht kapiert, glaube ich nicht. Denn ich habe noch Tage später, Wochen später, habe ich immer noch geglaubt, ich gehe irgendwo hin und treffe ihn. Hat man dich denn dann alleine gelassen in dem Haus, in der Wohnung? Nein. Meine Schwester kam, hat mich mitgenommen. Und ich bin dann zu ihr mitgegangen, mit den Tieren, so. Und ich stand neben mir. Ich kann dir nur sagen, wie ein Film. Das ist alles nicht, gehört nicht zu mir. Nur gab es dann irgendwann ja auch eine Beerdigung nach einer gewissen Zeit. Ja, die Beerdigung, die habe ich mitgemacht. Und dann haben sie alle gesagt, ich dürfte nicht weinen, weil die Angst hatten, ich brech zusammen. Und ich habe nicht geweint. Wann hast du zum ersten Mal geweint? Zum ersten Mal, glaube ich, habe ich wirklich geweint in dieser Nacht, als ich es geträumt habe. Du sagst nochmal, wie lange das ungefähr... Das muss ungefähr anderthalb Jahre später gewesen sein. Also ein Schock, der so lange angehalten hat. Ja, Domian, der für mich verbrach mein ganzes Leben auseinander. Wir hatten quasi, wenn du so willst, so empfand ich das. Wir hatten nur uns beide. Und es war eine gute Ehe. Und es war eine gute Ehe und wir haben zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Warum hat das gemacht? Ich nehme an, er war hochgradig depressiv. Aber ich habe es geleugnet für mich. Ich war auch zu jung und zu dumm. Ich habe es nicht erkannt. Wie alt war er damals und du? Er war 27. Und ich war, wie gesagt, ich war 23. Ich habe eine Woche später Geburtstag gehabt. Es war am 17. Ja, Februar 2000. Nein, am 14. Februar, entschuldige. Ja. Am 14. Februar 1977. Hast du, Gabriele, jemals nach einer gewissen Zeit dich nochmal einem Menschen öffnen können, dich auf eine Beziehung einlassen können? Ich hab's erzählt. Lange habe ich es nicht erzählen können. Und dann habe ich es irgendwann erzählt und habe festgestellt, mit jedem Erzählen wird es ein bisschen leichter. Aber das war auch immer irgendwie, ich habe immer das Gefühl gehabt, weißt du, diese Nachwirkung von diesem Schock, dass ich es nicht an mich rangelassen habe, das hat auch bei meinem Gegenüber, wer auch immer das war, dazu geführt, dass man gesagt hat, naja, das hat sie wohl gut überwunden. Ja. Ich frag's nochmal, hast du dich nochmal verliebt? Ja, ein bisschen. Gab es nochmal eine Ehe oder eine längere? Ja, ich hab 4 Jahre später habe ich wieder jemanden kennengelernt. Und wir haben uns zusammengetan und wir hatten auch eine gute Zeit zusammen, wir hatten eine gute Ehe zusammen. Aber das, was ich würde sagen, ich tue ihm jetzt bestimmt Unrecht, aber meine große Liebe war tot. Meine große Liebe lag da im Schuppen. Und das war die größte Liebe deines Lebens? Ja. Wenn du es von heute betrachtest? Ja, weil das war der erste Mensch, dem ich wirklich vertraut habe. Und das sage ich nicht für umsonst. Ich bin unter schlechten Umständen aufgewachsen. Und als wir uns kennengelernt haben, wir haben beide irgendwo, wir waren wie zwei Halme, die sich aneinander geklammert haben. Bestimmt nicht gesund, aber naja, gut. Es ist so lange her und trotzdem, wenn du das so schilderst, finde ich das so rührend und es tut mir so leid. Es tut mir so unfassbar leid. Es ist, ja, Domian, aber weißt du, das Leben ist nun mal so. Das ist kein Ponyhof, wie man so immer so schön sagt. Und man muss einiges einstecken. Und ich habe mich bemüht, trotz allem ein anständiges Leben zu führen. Und dass Volker eben nicht dabei war, gut. Das ist ich habe oft noch mit ihm geredet und habe oft, auch heute noch, wenn ich manchmal sage, weißt du, Volker, guck mal, kannst du stolz sein auf deine Alte, habe ich wieder gut gemacht. Und bei meinem zweiten Mann genauso, Rainer, guck mal, ich habe ein Problem mit ganz Kleinigkeiten, mit Schraubverschlüssen. Ich kriege immer Schraubverschlüsse nicht zu. Und jedes Mal, wenn ich dann mal wieder eine Zahnpastatube endlich richtig zu habe, dann sitze ich da und grinse und sage, guck mal, habe ich geschafft, ihr beiden, weil sie sich beide darüber lustig gemacht haben. Gabriele, danke für dein Vertrauen, dass du uns diese für dein Leben so einschneidende Geschichte erzählt hast. Danke für dein Zuhören. Ich wünsche dir alles Liebe und wirklich von Herzen alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich glaube, mein Psychologe ruft die Gabriele nochmal an. Ich glaube, das ist ganz gut. Das macht der Jürgen gleich. Hier ist Frank. Frank ist 62. Guten Morgen, Frank. Morgen, Damian. Hallo, Frank. Du hast auch ein Schockerlebnis gehabt? Ja. Mir wurde vor ungefähr 3 Wochen gesagt, dass meine Nase abgenommen werden muss. Die Nase muss abgenommen werden? Ja. Warum? Deine schöne Nase, naja, schöner war meine auch nicht, aber Krebs drin. Und es gibt keine andere Möglichkeit, die Nase zu retten? Gab's nicht. Das heißt, die Nase ist jetzt schon weg? Die ist weg. Hast du noch einen Verband? Bitte? Ist auf dem Gesicht noch ein Verband oder hast du das ja, schon? Ja, ein Verband, ja, ja. Das heißt, ja, du hast das noch gar nicht gesehen, wie das aussieht? Doch, habe ich schon gesehen. Die hatten mir so ein Provisorium angebaut, damit es in der Öffentlichkeit nicht so schlimm aussieht. Mhm. Und naja. Als dir der Arzt das... Und das ist mir abgefallen. Das ist dir abgefallen? Ja. Das Provisorium. Das war der zweite Schock. Der erste Schock war, als sie mir gesagt haben, dass die Nase weg muss. Hast du da in eine Weile gedacht, nee, ich lasse mir die Nase nicht wegnehmen? Nee, ich wollte leben. Du wolltest leben. So. Da hab ich, na klar, überlegt man, aber... Du hattest einen Tumorbefall in der Nase. Ja. Wie groß war der Tumor? 3,6 mal 3 Zentimeter. So groß. Das heißt, man hat das auch von außen gesehen? Natürlich. Tischtennisball groß war das ungefähr. Ist denn dein Krebs, unter dem du gelitten hast, durch die Entfernung der Nase jetzt im Griff? Kann man das sagen? Das haben sie mir erzählt, aber... die Nasenwurzel, also Zwischenaugen, ja, das Knochen kann man ja nicht sofort mikroskopieren. Da wurde eben eine Untersuchung noch gemacht und am Knochen ist noch ein Stück drin. Das heißt, du musst nochmal operiert werden? Das heißt OP, ja. Ich muss Sonntag nochmal ins Krankenhaus. Ist aber, ja, gut, kein Problem. Wird endlich mein Anliegen ist. Ja. An sich, an alle eigentlich da draußen, Krebs ist nicht schön, aber haltet durch und macht weiter, kämpft um euer Leben. Das ist für mich ganz wichtig und alle anderen sollten das auch tun. Ich will jetzt mal noch was Hoffnungsvolles sagen, Frank. Ja. Es gibt ja heute in der plastischen Chirurgie fast schon Wunder, was die alles machen können. Nee, plastische Chirurgie geht nicht. Bei mir geht nur noch Prothese. Ja, kann man diese Prothese nicht so einoperieren, dass man das gar nicht großartig sieht, den Unterschied? Nee, das geht wahrscheinlich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Also die Prothese musst du irgendwie draufkleben oder wie kann man sich das vorstellen? Na, die haben ja schon so Metallplättchen eingebaut, wird nachher mit einem Magneten festgemacht. Ah, ich verstehe. Mensch Frank, dann drücken wir wirklich wirklich die Daumen, dass dass dieser Krebs durch die zweite Operation wirklich dann besiegt wird und beseitigt wird. Und dass du danach dich doch arrangieren kannst mit der Prothese und ein einigermaßen normales Leben führen kannst. Ich führe ein normales Leben und ich sage, ich bin voll drauf. Mir geht's gut eigentlich. Das ist gut zu hören. Lieber Frank, ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich freue mich, dass wir noch gesprochen haben. Alles Gute von Herzen. In der Technik, Dennis Altmaier. Gute Nacht und bis morgen. Tschüss.